Feiergeschäfte in der Stadt. Nur mit dem Unterschied, er macht dort Menschen platt. Er tötet sie und schlachtet sie und macht darauf dann Wurst. Er legt sie auf, verkauft sie dann und niemand kommt da rauf. Er tötet und hat Spaß dabei, aus Menschen Wurst zu machen. Und hat er alles dann verkauft, dann waren die Namen flachen. Ha ha ha ha!